Krähennest. Das Krähennest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Für die Zukunft interessant werden, was könnte das bedeuten? Ja, generell ist ja auch im Gesundheitsbereich ein starker, also durch die neuen Medien, durch das Internet, sich dort sind neue Möglichkeiten geschaffen worden. Unter anderem durch Daten sammeln und durch Analyse dieser Daten versucht man zum Beispiel Gefahren bei Arzneimitteln zu umgehen. Und dafür zum Beispiel, auch in diesem Zusammenhang gibt es zum Beispiel, stellen sich allerhand datenschutzrechtliche Fragen, zum Beispiel im Bereich der Gesundheitsgarage, die da ein so dringender Angelpunkt ist. Weitere Themen sind zum Beispiel, wir gucken uns an, was der gemeinsame Bundesausschuss tut. Das ist dieser Ausschuss, das ist ein unabhängiger Ausschuss, der festlegt, welchen Leistungskatalog beinhaltet, womit dann Arzt Leistung von der Krankenkasse entsprechend bekommt. Wenn man mich so ausgedrückt habe, irgendwie so. Ja. Also sprich, da ist der Katalog, welche Leistung die Krankenkasse bezahlt. Das ist jetzt das Ausgedrückte. Okay, das heißt dann, das findet ja jetzt heute Morgen statt. Dann ist ja irgendwann Sonntagabend, der Kongress ist rum. Dieses Fazit, was man anschließend zieht, für was wird das gut sein? Also ich denke mal, auf diesem Fazit werden wir die programmatische Arbeit der Piratenpartei im Bereich Gesundheitswesen halt in dem Bereich der Gesundheitspolitik halt aufbauen. Dafür sind unsere Grundlagen. Wir werden die ersten Kontakte geknüpft, unter anderem zum Beispiel die Fraktionen hier. Also leider haben uns Saarland und Schleswig-Holstein abgesagt. Wir haben jetzt zwei Fraktionen, Berlin und NRW sind stark vertreten hier. Und sie werden sich da zum Beispiel unterhalten, was sie gerade zum Beispiel in ihren in jeweiligen Landesparlamenten erledigen. Ja, was werden sie berichten? Und da kann man halt auch die Möglichkeit mit denen in Kontakt zu kommen, ne? Und wir hoffen halt auf konkrete Projekte anzustoßen zu können. Ne? Okay, also wir gehen ja jetzt nicht morgen mit fertigen Programmanträgen raus, sondern das ist die Basis für die programmatische weitere Arbeit. So ist es richtig. Also. Ja, richtig, das ist die Basis. Ne? Also kennenlernen, Kontakte knüpfen, Netzwerk aufbauen, schlau machen und weiter. Und das, damit wir dieses Paket dann mitnehmen können, um eine weitere programmatische Arbeit zu arbeiten, um halt in diesem auch relativ schwierigen Bereich, das ist jetzt nicht der erste, ne? Und es ist auch teilweise viel mit Experten dazu verbunden, dass wir dort da vorwärts kommen. Hört sich doch gut an. Wenn jetzt heute Abend jemand den Podcast hört und morgen hört sich Lust hat, noch zu kommen, geht das noch oder ist es voll? Nee, also wir haben noch jede Menge Platz. Die Veranstaltung ist für 100 Leute. Also wir haben natürlich 100 Leute ausgelegt, wir haben jetzt noch 40 Leute Platz. Also wenn ihr Lust habt, kommt ein bisschen unperfekt raus, hier direkt ein 100 Meter Platz. Wir freuen uns auf euch. Alles klar. Thomas, danke für den ersten Eindruck. Wir werden bestimmt nochmal quatschen und einfach mal berichten, wie es hier weitergeht. Ich wünsche ein schönes Wochenende und viel Erfolg mit dem Kongress und vielen Dank fürs Interview, fürs Kriegen. Ja, danke. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.